Damit ihr wieder runterkommt, singe ich jetzt einen Beruhigungsrap. Yo, yo, yo, seid gefälligst ruhig. Ey, weil wenn ihr nicht ruhig seid, dann... Hey, hey, was soll das? Hey, hört mir gefälligst. Ich hab nicht Lust auf die Shit, Kinder. Ah, verfickte Mistkacke. Oh, ich glaube, ich muss auf Klo.